Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Genau müssen ja andere anrufen und sagen, was mich einzigartig. Ich bin das. Mir symmetrike, janë vargje të cilat dalin nga thellësia e shpirtit. Und die Frage lautet, was macht dich einzigartig? Më të veçantë janë fjalët që si çdo poet i lidh në mënyrë simetrike. Ajo që ka më bën einfällt. Irgendwann wird mich das einzigartig machen. Igen und er singt langsam, immer langsamer bis zum Grund. Stein fällt aus einiger Höhe, schnell, immer schneller, prallt aufs Wasser. Naja, also genau genommen müssten ja andere. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Ajo që ka më bën mua të veçantë. Und die Frage lautet, was macht? Jan Vardje, einiger Höhe, schnell, immer schneller, prallt aufs Wasser, Wassertropfen fliegen und er singt. Dann wird mich das einzigartig. Oh nee, was ist das denn für ein Ton? Ein. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Sagen, was mich einzigartig macht. 0402. Was? Erfahrungsbasierten Anwendungshinweise nach dem ersten Sekund. Es geht los. Star-Attacke. Ja! Ruf jetzt live an 040 23 969 776. Sprich los nach dem zweiten Klingeln. Und die Frage lautet: Attacke. 040 23 969 776. Ein Stein fällt aus einiger Höhe, schnell, immer schneller. Ota veçantë janë fjalët që si çdo poet i lidh në mënyrë simetrike. Janë vargje të cilat dalin nga thellësia e shpirtit. Und auch hier sind Fehler und Irritationen eingebaut. Janë vargje të cilat dalin nga thellësia e shpirtit. Ajo që ka më bën mua të veçantë janë fjalët që si çdo poet i lidh në mënyrë simetrike. Du. Sagen, was mich eins. Versteht. Fernando Pessoa. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Nur seine Sinne gebrauchen. Nee, was ist das denn für eine Frage? Nur seine Sinne gebrauchen und mit einer Seele begabt. 21 Uhr, es geht los. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Nur seine Sinne gebrauchen und mit einer Seele begabt, die nicht traurig zu sein. Und eingebaut. Sinne gebrauchen und mit einer Seele begabt. Die lässt sich wirklich lange nachdenken. Ohne mit jemandem zu reden. Jan Vardje, die Ziele Dali. Mentendusche, ja! Ihre erfahrungsbasierten Anwendungshinweise nach dem ersten Signalton. Hallo, ihr Einzigartigen. 23 Uhr, es geht los. Dann. 040-23-969-776. Sprich los nach dem zweiten Klingeln. Das ist eine Frage. Hallo. Nur seine Sinne gebrauchen. Mesialite lengvušiluose, simene piktūra, tiralite dem hidorevše. Sikurtau, okay, zweiter Versuch. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Die nicht traurig zu sein versteht. Nur seine Sinne gebrauchen und mit einer Seele begabt, die nicht traurig zu sein versteht. Fernando Pessoa. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Oh nee, was ist das denn für eine Frage? 2, 3. Das ist eine Frage, über die lässt sich wirklich lange nach dem Tag. Konzept. Sörnstonzept. Sörnespatin darit. Nukari ima dort. Was ist denn für eine Frage? Oh, das ist so wunderbar. Oh, herrlich. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Ohne mit jemandem zu reden. Frage? 23 Uhr, es geht los. Erfahrungsbasiert. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. 23 Uhr, es geht los. Menschen mit kleinen Füßen. Jan Vardje, du Zila da. Sikur Tauge, du Tianin. 23. Das ist eine Frage. Steinfeld aus, ist das denn für eine Frage? Hallo. Fjalet lengvušiluose, sinonim piktūra, tiralitetin hidorevše. Sikur tauga to tianin, felsine špirti tonet razon. Den nečtocet, sverine špatin darit, Oh nee, was Lokari, ist das denn für eine Frage? Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Ich bin sich heute 7 Schokoküsse gegessen, Hube. Ja, Leute, Langusch. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Tiralite, den ich hier vorher schon. Dass ich heute 7 Schokoküsse gegessen habe. Heute 7 Schokoküsse gegessen habe. Frage. Bitte hinterlassen Sie Ihre Anwendung. Oh, das ist so wunderbar. Oh, herrlich. Andere anrufen und sagen, was mich einzigartig macht. Oh. Ja, hallo. Voll schön. Die lässt sich wirklich lange nachdenken. Nee, was ist das denn für eine Frage? Okay, zweiter Versuch. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Voll schön, dass ihr da seid. Du. 7 Schokoküsse gegessen, Fube. Das ist wohl sehr lecker. Und jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerz gegessen, Fube. Das ist wohl sehr lecker. Und jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerz. Und 7 Schokoküsse gegessen. Jan fjalët që si çdo poet i lidh në mënyrë simetrike janë vargje të cilat dalin nga thellësia e shpirtit. Ja, halo. Ja, halo. Besonders macht es, dass ich heute 7 Schokoküsse gegessen habe. Das war sehr lecker. Und jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerzen und mache mich trotzdem besonders. Einzig du. Prallt aufs Wasser. Wasser tropft. Da seid. Voll schön, dass ihr da seid. Ruf jetzt live an 040 23 969 776. Sprich los nach dem zweiten Klingeln. 040 23 969. Sich heute 7. Ich habe ein bisschen Bauchschmerz. Ja, hallo. Voll schön. Hallo. Voll schön, dass ihr da seid. Bitte hinterlassen. Startup. Hallo. Was ist das denn für eine Frage? Lautet. Hallo. 23 Uhr, es geht los. Ja, hallo. Ja, hallo. Voll schön, dass ihr da seid. Voll schön. Ein Stein fällt aus einiger Höhe schnell. Schokoküsse gegessen, Fube. Das war sehr lecker. Und jetzt habe ich ein bisschen Fube. Das war sehr lecker. Und jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerz. Voll schön, dass ihr da seid. Das schwackt für alle. Dass ihr da seid. Ich besonders macht, ist, dass ich heute sehr... Schön, dass ihr da seid. Sie kurz taugt Ozeanin, felsine spirti tone trazon, të humbur, mit die Sörrave schurdues, që enden në qëto cep, Sörrin e shpëtindarit, nuk ari ima dot. Das einzige Kind meiner Eltern. Njeri im Postur nga vera, për shkak fjallave. Voll schön, Rita. Voll schön, Rita. Was denn für eine Frage? Lange nachdenken. Frage. Star-Attacke. Ja, hallo. Voll schön, dass ihr da seid. Ajo që ka më bën mua të veçantë, janë fjalët që si çdo poet i lidh në mënyrë simetrike. Ja, hallo. Zweiter Versuch. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Dass ich heute sieben Fehler und Irritation. Voll schön, dass ihr da seid. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Voll schön, dass ihr da seid. Sörine Spatindarit, Nukari Imadot. Dass ihr da seid. Schrak fjallave. Okay, zweiter Versuch. Sturgavera. Bestimmte Gedanken dazu und auch Gefühle. Und so geht's mir, wenn ich schaue, wenn 969. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Und Jan Fialet, das ist Poet, ich lief in der Manier. Was ist das denn für eine Frage? Verschlag Fialet. Ich arbeite in einer Mischung. Postulgavera. Schön, dass ihr da seid. Nee, was ist das denn für eine Frage? Wenn ich schaue. Ruf jetzt live an 040 23 969 776. Sprich los nach dem zweiten Klingeln. 040 23 969 776. Funktioniert nicht. Wir hoffen auf ein neues, schönes Jahr 2022. Meine ich eigentlich, wenn ich so... Jan Fialet, das ist ein Poet. Fühle. Die lebt so geht's mir, wenn ich schaue. Wir hoffen auf ein neues, schönes Jahr 2022. Hallo, hallo, hallo. Und was ich dabei empfinde, das... Oh. Hallo, hallo. Und auch hier sind Fehler und Irritation. Geht eigentlich. Traurig zu sein, versteht. Daran gibt es natürlich nicht. Na, so richtig. Nicht traurig zu sein, versteht. Pizza gegessen, Hube. Der Telefonzellenbesitzerin gibt es natürlich nicht. Ja, hallo. Wir hoffen auf ein neues, schönes Jahr 2022. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Fähigkeit besteht eigentlich in einer Mischung aus Anmut und Poesie. Damit meine ich eigentlich, wenn ich Solveigs Nachtlied höre, dann habe ich da bestimmte Gedanken dazu und auch Gefühle. Und so geht's mir, wenn ich schaue. Das ist eine Frage. Kind meiner Eltern. Das ist meine Einzigartigkeit. Ich wähle Telefon. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Auf ein neues, schönes Jahr 2022. Ruf jetzt live an. 04. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Besitzerin gibt es natürlich nicht. Geändert mit Stolz. Ja, hallo. Für eine 040. Na, so richtig viele Telefonzellen besitzen. Das schlag vier alle weg. Ein Steinfeld. Was macht dies, dass ich heute 7 Schokoküsse gegessen habe? Das war sehr lecker. Und jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Also was ist das denn für eine Frage? Dass ihr da lecker. Und jetzt habe ich richtig viele Telefone. Das schlag vier alle weg. Hallo, hallo, hallo. Na, so richtig viele Telefone. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Na, vera. Das schlag vier alle weg. Ist eine Manier symmetrike. Jan Vardje. Të cilat dalin nga thellësia e shpirtit. Ja, hallo. Gibt es eine Reaktion? Rekordomat. Gibt es eine Reaktion? Nein. Gibt es eine Reaktion? Nein. Hallo Mucki. Hallo Mucki. Të cilat dalin nga thellësia e shpirtit. Manchmal fahre ich gern Bus. Manchmal fahre ich gern Bus. Manchmal fahre ich gern Bus. Hallo Mucki. Manchmal fahre ich gern Bus. Hallo Mucki. Hallo. Zigartig machen. Manchmal. Mal fahre ich gern Bus. Und die Frage lautet, was gern Bus Mucki macht dich einzigartig? Hallo Mucki. Manchmal. Hallo Mucki. Hallo Mucki. Manchmal fahre ich gern Bus. Viele Telefonzellenbesitzerin gibt es nicht. Beschwachsialere. 776. Hallo Mucki. Nee, was ist. 040. Wenn ich das Nachtlied höre, dann habe ich da bestimmte Gedanken dazu. Und auch Gefühle. Und so. 969-776. Sprich los nach dem zweiten Klingeln. 040-23-969-776. Hallo, ist du sich heute 7 Schokolade? 969-776. 23-969-776. Ja, hallo. Voll schön. Hallo. Los nach dem zweiten Klingeln. Hallo, Mucki. Rekordomat. Gibt es eine Reaktion? Nein. Wer ist denn Mucki? Wer ist denn Mucki? Hallo, voll schön, dass ihr da seid. Dann habe ich noch so Schalter. Manchmal fahre ich gern Bus. Zellenbesitzer. Wer? Ich habe per Fernbedienung bedienen kann. So richtig viele Telefonzellen. 23 Uhr, es geht los. Die mache ich immer der Reihe nach an. Was, wer ist denn Mucki? Wer? Ja, hallo. Voll. Hallo, Mo. Wenn man per Fernbedienung bedienen kann, dann mache ich die an und wieder aus. An und wieder aus. Was? Was ist hier nochmal die Frage? Einzigartigkeit. Für eine Frage. Begabt. Wer ist denn die nicht traurig zu sein versteht? Eine Bedienung bedienen kann. Wer? Hallo, Mucki. Wer ist denn Mucki? Dann mache ich die an und wieder aus. An und wieder aus und wieder an und wieder aus. Und dann habe ich noch. Wer ist denn Mucki? Ja, hallo. Voll schön, dass ihr da seid. Ich habe viele, viele Lampen, mache ich immer der Reihe nach an und habe ich noch so Schalter geholt, die ich dann per Fernbedienung bedienen kann. Wer ist denn Mucki? Gibt es natürlich nicht. Wer ist denn Mucki? Wer? Hallo? Das Schraxiale. Wer ist denn Mucki? Wer? Mucki. Wer? Hallo. Wer? Nee, was ist das denn für eine Frage? Was ist hier nochmal die Frage? Was ist hier? Was ist denn Mucki? Wer? Diese Buchschnutze. Wer? Wieder aus und dann habe ich noch Poesie. Damit meine ich eigentlich, wenn ich Solveigs Nachtlied höre, dann habe ich da bestimmte Gedanken dazu. Na, so richtig viele Telefonzellenbesitzer gibt es. Was ist hier nochmal die Frage? Ich wieder an und dann wieder aus und dann wieder an und wieder aus und beim 15. Mal anmachen. Wer? Anzuspielen. Oh, ich trotzdem besonders. Tschüss. Wer? Der Rekordomat. Ja, hallo. Voll schön. Wer? Hallo, ihr Einzigartigen. Erfahrungsbasierten Anwendungshinweise nach dem ersten Signalton. Richard Lewis. GM, den Münster Z. Sörin Espatin Darit. Nogari Imadot. Voll schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Bitte hinterlassen Sie Ihre Anwendungserfahrungsschalter geholt, die ich dann per Fernbedienung bedienen kann. Dann mache ich die an und wieder aus. Beim 15. Mal anmachen, fängt es endlich an zu spielen. Mal anmachen. Die aller schönsten Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Allerschönsten Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antwort gibt. Ihre erfahrungsbasierten Anwendungshinweise nach dem ersten Signalton. Nun bedienen kann, dann. Endlich anzuspielen. Alles. Це си что поет і лів на манір симетрики. Hallo, Mucki. Mal anmachen, fängt's endlich an zu spielen. Manchmal fahr ich gern Bus. Das sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Die aller schönsten Fragen. Die ich dann per Fernbedienung bedienen kann, dann mach ich die an und wieder aus. Gavera. Das schlag ich hier. Spielen. Zu denen es gar keine Antworten gibt. Fragen sind doch die. Manchmal fahre ich gern Bus. Paarungsbasierten Anwendungshinweise nach dem ersten Signalton. Ja, hallo. Schönsten Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Und die Frage lautet: Hallo Mucki. Und dann mache ich wieder an. Wenn die Wolken hängen und was ich dabei empfinde, das ist meine Einzigartigkeit. Zusammen unter die Komplimente. Hallo, hier ist Mucki. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Wie an und wieder aus, an und wieder auf. Që si çdo poet i lidh në mënyrë simetrike, janë vargje poshtur nga vera për shkak fjalëve. So richtig viele Telefone. Gibt es eine Reaktion? Nein. Im Kreis. Oh nee, was ist das denn für eine Frage? Allerschönsten Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Allerschönsten Fragen sind doch einzigartig. Kreis. Keine Antworten. Hallo, hier ist Mucki. Per shkak fjalëve. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Allerschön. Ich bin 15 Mal anmachen. Hallo. Wieder aus und dann habe ich noch so. Hallo, hier ist Mucki. Hallo. Ist da der Rekordomat? Hallo, hier ist Mucki. Allerschönsten Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Hallo, hier ist Mucki. Wer ist denn Mucki? Wer? Allerschönsten Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Im Kreis. Oh, hier ist Mucki. Unter die Komplimentendusche, ja. Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Die allerschönsten Fragen sind doch die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Und was ich dabei empfinde, das ist meine Einzigartigkeit. Die, zu denen es gar keine Antworten gibt. Denn Mucki. Wer? Im Kreis. Bitte hinterlassen Sie Ihr. Im Kreis. Natürlich nicht. Dann mache ich wieder an und dann wieder aus und dann wieder an und wieder aus und beim 15. Mal anmachen. Geholt, die ich dann per Fernbedienung bedienen kann, dann mache ich die an und wieder aus und an und wieder auf. Kreis. Wer ist denn Mucki? Gar keine Antworten gibt. Manchmal fahre ich gern. Und Irritationen eingebaut. Oh, das ist so wunderbar. Felsine spürt die Tonne Trason. Kreis im Kreis. im Kreis, im Kreis. Hallo, hallo, hallo. Der Rekordomat funktioniert nicht. Wir hoffen auf ein neues, schönes Jahr 2022. Wenn die Wolken hängen. Leberfleck neben meinem Bauchnabel, gibt sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß ich es selbst gerade im Moment nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann rufe ich nochmal an. Ah, und dem Leberfleck neben meinem Bauchnabel gibt sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß ich es selbst gerade im Moment nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann rufe ich nochmal an. Kreis im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Anmachen. Meine Eltern. Funktioniert nicht. Fällt mir noch was ein, dann rufe ich nochmal an. Menschen mit kleinen Füßen sterben aus. Irgendwann wird mich das einzigartig. Kreis im Kreis im Kreis, im Kreis im Kreis im Kreis im Kreis. Okay. Bär. Wenn man bedienen kann, dann mache ich die an und wieder aus und an und wieder aus. Kreis im Kreis im Kreis, im Kreis im Kreis im Kreis im Kreis. Tja, was macht mich einzigartig? Außer natürlich. Im Kreis im Kreis im Kreis. Mache ich immer der Reihe nach an und hier ist Mucki. Hallo, hier ist Mucki. Sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß ich es selbst gerade im Moment nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann rufe ich nochmal an. Hallo, hier ist Mucki. Einiger Höhe, schnell, immer schneller. Prallt aufs Wasser, Wassertropfen fliegen und manchmal fahre ich. Fängt's endlich an zu spielen. 5 Minuten im Kreis und dann erst den Mucki. Lampen und die mache ich immer der Reihe nach an und wieder aus und wieder an und wieder aus und dann habe ich noch so Schalt. Im DNA. Wieder an und dann wieder aus. Im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Noch 5 Minuten im Kreis. Fernando Pessoa. Hallo Muck. Mache ich immer der Reihe nach an und wieder aus und wieder an und wieder aus. Und Jan Vardje, de Cilla Dalin. Das auch sie ja spielt. Na, so richtig viele Telefone. Mal anmachen, fängt's endlich an zu spielen. Die aller schönsten Fragen sind doch die. Fängt's endlich an zu spielen. Noch 5 Minuten ein, dann rufe ich nochmal an. Natürlich meine einzigartigen DNA und dem Leberfleck neben meinem Bauchnabel gibt sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß. Bär. Muss ich heute 7 Schokoküsse gegessen haben? Das muss. Dich eingreifen, dann haben wir es geschafft. Allerdings so ganz genau weiß ich es selbst gerade im Moment nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann rufe ich nochmal an. Im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Mein Bauchnabel gibt sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß ich selbst gerade im Moment nicht. Tja, was macht mich einzigartig? Außer natürlich meiner einzigartigen DNA und dem Leberfleck neben meinem Bauchnabel gibt sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß ich es selbst gerade im Moment nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann rufe ich nochmal an. Wer ist denn Mucki? Und dem Leberfleck neben meinem Bauchnabel gibt es sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß ich es selbst gerade im Moment nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann rufe ich nochmal an. Das macht mich einzigartig. Außer natürlich meiner einzigartigen DNA und dem Leberfleck neben meinem Bauchnabel gibt es sicherlich noch einiges. Allerdings so ganz genau weiß ich es selbst gerade im Moment nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein. Dienstag, hier auf Tide Radio. Die Programmvorhersage. Für den 7. Dezember. Um 0 Uhr schalten wir auf UKW 96,0 und im analogen Kabelnetz zum Hamburger Lokalradio. Im digitalen Kabelnetz, im Internetstream und auf DAB Plus geht's weiter mit dem Programm von Tide Radio. Bis 6 Uhr wiederholen wir die schönsten Sendungen der vergangenen Tage. Der Urbanissimo Gig Guide beginnt um 0 Uhr. Tagsüber sind wir häufig im Präsentationsmodus. Nachts aber darf all das zum Vorschein kommen, was unter der Oberfläche liegt. Die Sängerin und Schauspielerin Sarah Koch stellt virtuell die schaurig-zarte Ballade Mondsucht und ihr Debütalbum Bittersüßes Finsterlicht vor. Tide Radio, jetzt auch auf DAB+. Seit ich so eine smarte Küche habe, ist alles so viel einfacher. Ein bisschen Salz, noch ein wenig Pfeffer, dann fehlt noch etwas hiervon. Und natürlich die wichtigste Zutat. Spiele Tide Radio auf radioplayer.de. Tide Radio auf radioplayer.de. Jetzt auch auf deinem Smart Speaker. Auf UKW 96,0 und im Kabelnetz schalten wir jetzt um zum Hamburger Lokalradio. Auf DAB Plus geht es weiter mit dem Programm von Tide Radio. Sowie im Internet auf tidenet.de/radio.